Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der protestantischen Kirchengemeinde. Sie hören Pfarrer Alexander Ebel. Haben Sie es bemerkt? Es ist Ostern geworden. Ganz heimlich, still und leise diesmal. Hier waren viel weniger als sonst, zwei, drei nur, die ein Osterfeuer zum Brennen brachten, viel kleiner als sonst. Da waren drei, vier, die die neue Osterkerze entzündeten und in die Kirche trugen. Und hier und da waren vier, fünf Liturgen, die Osternacht feierten und Ostersonntagsgottesdienst vor leeren Kirchen. Aber sie feierten und sprachen immerhin durch die Kamera über das Fernsehen in hoffentlich viele Wohnzimmer, Lebensräume hinein und brachten so die Botschaft von der Auferstehung auch in diesem Jahr zu den Menschen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Da und dort ist das auf dem Boden zu lesen, mit Straßenmalkreide, vor der Kirchentür oder der eigenen Haustür. Der Herr ist auferstanden. So dass man beim Osterspaziergang im engsten Familienkreis quasi drüber stolpert und auf das Wunder dieses Tages aufmerksam wird. Mit Kreide hingeschrieben, weil man es sich nicht mit einem Händedruck direkt gegenseitig ins Gesicht sagen kann und sich also nicht gegenseitig dessen vergewissern kann, du und ich, wir gehören zur selben Gemeinschaft, zu diesem Verein von Fischern, Menschenfischern, deren grundlegende Hoffnung und Motivation eben darin liegt, Gott hat diesen Jesus von Nazareth nicht dem Tod überlassen. Und deshalb haben wir sie nun auch für uns gepachtet, wir, die wir diesem Jesus nachfolgen, auch heute noch, diese wahnwitzige Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, auch nicht über unser Leben. Und dass wir deshalb die Kraft und den Mut und den Trotz in uns tragen, schon jetzt in diesem Leben gegen alles aufzubegehren, was Lebenskraft abzieht. Was bedeutet Auferstehung in diesem Jahr, wenn es eigentlich heißt, dass Jesus und mit ihm auch wir ins neue Leben herausgeführt werden, aber wir jetzt drinnen bleiben müssen, in unseren Häusern, unseren Räumen? Von Auferstehung mitten am Tage, mitten im Gewohnten, hat schon die Dichterin Marie-Louise Kaschnitz geschrieben. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns, keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. An der Osterkerze im Fernsehgottesdienst brannte nur ein kleines, zittriges Flämmchen zunächst, bewegt von Windböen. Ich hatte richtig Angst um sie, fürchtete, sie könne gleich wieder ausgehen. Aber ganz vorsichtig behandelt, hielt sie durch, schaffte es in die Kirche hinein. Von dort aus soll das Licht der Auferstehung Jesu Christi in alle Welt gehen und leuchten, in alle Häuser, in alle Herzen hinein. Auferstehung heißt immer, für das Leben eintreten gegen den Tod. Ob wir draußen sind oder drinnen, unter vielen Menschen oder nur im kleinen Kreis oder gar mit uns selbst allein. Auferstehung heißt dieses Ostern deshalb, solidarisch sein mit allen, die sich an die Kontaktsperre halten, weil es nötig ist, um Leben zu erhalten und zu schützen. Auferstehung heißt dieses Ostern, diejenigen moralisch unterstützen und ihnen danken, die bis zur Erschöpfung arbeiten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Auferstehung heißt, gegen die Mutlosigkeit und das sich hängen lassen in sich selbst anzugehen. Auferstehung heißt dieses Ostern vor allem, die Zusage, fürchtet euch nicht, des Engels am Grab zu hören. Fürchtet euch nicht, der Herr ist auferstanden. Er, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Alexander Ebel. Dieses Angebot gestalten evangelische und katholische Kirche im Wechsel. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich, am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Nach dem Signalton können Sie mir eine Nachricht hinterlassen.